Упражнение 14, страница 100. Диалог. Paul. Marie, sag mir bitte, wie spät es ist. Meine Uhr ist kaputt. Marie, es ist 20 Minuten nach 5. Paul. Danke, ich muss schon gehen. Marie, wohin denn? Paul. Ich treffe mich heute mit meinen Schulfreunden. Marie. Wo trefft ihr euch? Paul. An der U-Bahn-Station. Marie. Du hast noch Zeit. Bis zur U-Bahn-Station wirst du weniger als 10 Minuten zu Fuß gehen. Um 5:30 wirst du schon an Ort und Stelle sein. Wann trefft ihr euch? Paul. 5:45. Wir wollen gemeinsam in unser Kulturhaus gehen und etwas tanzen. Gehst du vielleicht mit? Marie. Leider nicht. Um 6 Uhr kommt Helga zu mir. Wir werden uns zusammen auf die Prüfung vorbereiten. Um wie viel Uhr kehrst du zurück? Paul. Ich glaube gegen 10 Uhr. Marie. Aber nicht später, bitte. Du weißt doch, dass die Mutter auf dich warten wird. Und sie muss um 10 Uhr zu Bett gehen, weil sie immer früher aufsteht als wir. Paul. Gut, ich komme um 10 Uhr.